drei Fragezeichen. Die drei Fragezeichen. Die drei Fragezeichen. Die drei Fragezeichen. Hier ist das Jonas, Peter Schauer, Mark Andrews. Hier ist das Jonas, Peter Schauer, Mark Andrews. Die drei Fragezeichen. Da ist es, Freunde. Der große Ivan und Ratscha, die beste Löwendressur der Welt. Endlich! Länger kann ich dieses blöde bemalte Fass auch nicht tragen. Das ist kein Fass, Bob. Das ist nunmehr ein Podest, auf dem der Löwe Ratscha sitzen soll. Ist mir klar, Justus. Für mich bleibt es aber ein Fass. Ein halbes, Bob. Auch das, Peter. Außerdem will ich es loswerden. Ja, da kommt der Ivan der Große. Hallo, Sir, wir bringen das Podest für Ihren Löwen. Gut, sehr gut. Und so schön angemalt habt ihr es. Dafür habt ihr eine Sonderbelohnung verdient. Ich lade euch zur Löwenshow ein. Was haltet ihr davon? Danke, Sir. Das ist großartig. Das ist doch Betrug. Her mit dem Preis. Hilfe, Hilfe, haltet ihn. Was ist denn? Er hat mir die Katze gestohlen. Hilfe. Der da ist es, der Mann mit dem Schlapphut und dem Bart. Weg mit euch. Zur Seite. Vorsicht, der hat ein Messer. Kommt mir nicht zu nah. Bleibt, wo ihr seid. Los, ihm nach! Ja, richtig. Bist du verrückt, Justus? Er hat ein Messer. Die alten Distanzkollegen. Ich will nur sehen, wohin er läuft. Hinter dem Zaun ist Schluss. Der Zaun reicht bis zum Wasser runter. Da kann er nicht weiter. Vorsicht, nicht zu nahe. Die Wachen kommen. Wo ist er? Hey, hierher! Hierher! Hier ist er, hinter dem Zaun. Wo? Los, weiter. Ich will ihn sehen. Kommt. Vorsicht, Just. Vielleicht steht er hinter der Ecke. Nein, hier ist überhaupt niemand. Aber das gibt's doch nicht. Er kann doch nicht verschwunden sein. Wir haben gesehen, dass er hierher gelaufen ist. Sehen Sie, hier sind seine Spuren. Er kann sich nicht in Luft aufgelöst haben. Und ins Wasser ist er wohl auch nicht gesprungen. Das würden wir sehen. Das Wasser wäre bewegt. Über den Zaun kann er auch nicht geklettert sein. Der ist über 4 Meter hoch, das schafft kein Mensch. Schade. Hier kann man die Spuren nicht mehr erkennen. Na, der Boden ist so steinig. Er ist weg, Kollegen. Ich habe keine Ahnung, wieso. Aber es ist nicht zu leugnen, er ist weg. Er kann nur über den Zaun geklettert sein. Quatsch! Der Zaun bietet nirgendwo Halt. Und eine Lücke ist auch nicht da. Na, er kann nicht rüber geklettert sein. Ja, so scheint es. Aber es gibt nun mal keine andere vernünftige Erklärung. Also muss er es doch getan haben. Wenn alles andere ausgeschlossen werden muss, dann ist das, was übrig bleibt, die Lösung, auch wenn sie unmöglich erscheint. Nun, wie klettert man wohl eine mehrere Meter hohe Bretterwand hoch? Denkt mal darüber nach, aber verliert nicht den Boden unter den Füßen. Lasst euch sagen, ein fester Halt und eine enge Verbindung zu den Tatsachen sind für das Vorankommen und den Aufstieg stets unerlässlich. Jedenfalls hat er das Stofftier verloren, das er geklaut hat. Und dann hat sein Diebstahl nichts gebracht? Nee. Es ist eine Stoffkatze. Das ist wirklich der letzte Heuler. Seht euch die Katze an. Ihre Beine sind verdreht, sie krümmt den Buckel, fletscht die Zähne, lässt ein Ohr hängen und kneift ein Auge zu. Das ist schon ein Ding. Ich möchte wissen, warum jemand so etwas stiehlt. Vielleicht sammelt er Stofftiere. Stofftiere sammeln? Ja. Aus Schießbuden? Ach, das ist doch verrückt, Bob. Ja, was ist so ein Vieh schon wert? Gebt mir das Vieh. Ich bringe es zur Schießbude zurück. Wenn Sie nichts dagegen haben, Sir, machen wir es. Wir wollten ohnehin zur Schießbude und ein paar Preise gewinnen. Ein paar Preise gleich? Na gut, bringt die Katze zurück. Lasst euch aber nicht einfallen, das zu vergessen. Keine Sorge, Sir. Also gut, haut ab. Kommt, Kollegen. Der Junge kommt uns schon entgegen. Ich glaube, er arbeitet in der Schießbude. Hey, da habt ihr ja meine Stoffkatze wieder. Habt ihr den alten Mann erwischt? Der ist weg, aber er hat die Katze unterwegs verloren. Hier hast du sie wieder. Hoffentlich schnappt ihn die Polizei. Er hat nämlich nur 3 von 5 Enten umgelegt. Der typische Verlierer. Seid ihr auch vom Bau? Von was? Er will wissen, ob wir Kollegen vom Bau sind, also vielleicht von einem anderen Wanderzirkus. Aha. Nein, wir wohnen hier in Rocky Beach. Ich bin Justus Jonas und das sind Peter Shaw und Bob Andrews. Ja. Freut mich sehr, ich bin Andy. Ich bin vom Bau. Ist das deine eigene Schießbude? Naja, nicht direkt. Meinem Vater gehört nämlich der Zirkus. Oh. Sagt mal, ihr drei, wollt ihr nicht mal euer Glück versuchen? Das schwarze Katzenvieh würde ich gern gewinnen. Hm. Wir können es zu unserem Maskottchen machen. Peter, probier du es mal. Ich? Du musst auf 5 Schuss 5 Treffer erzielen, wenn du die schwarze Katze gewinnen willst. Ja. Sie ist nämlich ein Hauptpreis. Es ist nicht einfach, aber es ist zu schaffen. Bis jetzt habe ich 4 Katzen hier gegeben. Hast du noch mehr Hauptpreise? Naja, zurzeit nicht. Gestern hatte ich noch kleine lebende Schildkröten. Und heute nicht mehr? Ein Betrunkener hatte eine lebende Schildkröte gewonnen. Eine ganz kleine. Und? Er dachte, es ist ein belegtes Brötchen. Oh. Er hat sich die Zähne daran ausgebissen. Ja, mit dem Gewehr. Ich will die 5. Katze gewinnen. Hier ist das Gewehr. Los, Peter! Halt! Erst einmal wird bezahlt, und zwar in klingender Münze. Oh. Macht 25 Cent in bar. Nur ein Schärflein und bahnfrei für deine Kunstfertigkeit. Komm näher ran, Junge, hier kann jeder gewinnen. Zeig uns deine ruhige Hand und dein Adlerauge. Wir sind 25 Cent, Andy. Hör mal, riechst du immer so, Andy? Mein Daddy sagt, ich hätte Zirkusblut in den Adern. Er meint, ich sei die geborene Quasselstrippe. Doch nun, mein Freund, hebe das Gewehr und hole dir den Hauptpreis, die große schwarze Katze, die so begehrt ist, dass sich sogar das Diebesgesindel darüber hermacht. Los, Peter, schieß! Gut gemacht, Peter. Doch nun der 2. Schuss. Ausgezeichnet, wieder ein Treffer. Und weiter. Glänzend, unglaublich. Doch nun hast du nur noch 2 Kugeln. Peter, du schaffst es. Wieder getroffen. Noch 1 Schuss. Sachte, sachte, jetzt vorsichtig. Achtung, nahe ist der große Preis. Gib dir keine Mühe, Peter, machst du nicht nervös. Siehst du, getroffen. Prima, Peter. Toll, toll gemacht, Peter. Ja. Hier hast du die Katze. Danke. Du hast den Hauptpreis gewonnen. Toll. Das war mein letzter Hauptpreis. Jetzt werde ich wohl doch wieder Schildkröten nehmen. Oh. Vorläufig muss ich aber noch was anderes machen. Ich habe noch ein paar Mondmodelle, die hole ich. Peter und Bob, würdet ihr mir tragen helfen? Hm? Gut, geht ihr mit. Ich passe auf den Stand auf. Na, dann kommt. Okay, Andy. Bis gleich, Justus. Pass auf, dass die Bude nicht abbrennt. Keine Sorge. Es ist gleich da drüben. Ich war... Mensch. Ganz ruhig, Freunde, ganz ruhig. Was ist denn? Leise, nicht so laut reden, ganz ruhig. Ach, nun lass mal deine Faxen. Genau. Keine Faxen, Peter. Dreht euch langsam um. Nicht weglaufen und keine ruckartigen Bewegungen machen. Da drüben ist Ratscha. Was? Keine 5 Schritte von uns entfernt liegt Ratscha, der Löwe. Neben dem Wohnwagen dort. Der Löwe ist frei. Mensch, der darf doch nicht zu frei rumlaufen. Wir gehen jetzt rückwärts zum Stand hin. Ratscha ist nicht gefährlich, aber er könnte erschrecken und in Panik geraten. Auf dem Stand sind wir in Sicherheit. Und ein Telefon gibt es dort auch. Da kann ich dann Hilfe holen. Wenn wir zum Stand gehen, kommt der Löwe vielleicht nach vorne auf den Hauptweg, wo all die Leute sind. Dann gibt es eine Katastrophe. Ich weiß. Und die vielen Lichter und Menschen könnten ihn erschrecken. Dann passiert was. Ich muss Ivan holen. Du und Bob, ihr geht zum Stand und holt Ivan. Ich habe schon mit meinem Vater zusammen Filmaufnahmen mit Tieren gemacht. Daher kenne ich mich ein wenig mit Tieren aus. Wenn wir jetzt alle gehen, läuft Ratscha womöglich weg. Peter! Du willst ihn bewachen, Peter? Das finde ich aber toll von dir. Nun geht endlich. Okay, bis gleich. Psst, leise, nicht so schnell. Ruhig, Ratscha. Ruhig. Nicht aufstehen. Nein, nicht aufstehen. Bleib liegen. So ist gut. Gut so. Ruhig, Ratscha. Ratscha! Zurück in den Käfig. Komm, komm, brav. Gut gemacht, Peter. Ratscha, ab mit dir. Das werden wir gleich haben. Peter, kommt hierher. Geh hin zu ihm, Peter. Jetzt passiert nichts mehr. Ich habe Ratscha im Griff. Komm, Peter. Du warst großartig. Das hätte ich mich nicht getraut. Mhm. Ach Mann, mir ist ganz schön mulmig. Du warst einmalig, Kollege. Du hast bestimmt eine Panik verhindert. Ivan kommt zurück. Ich bin gespannt, was er dazu sagt. Ja. Dank dir, Junge. Das hast du wirklich gut gemacht. Sehr tapfer. Du warst mutig und geschickt. Wie konnte das passieren, Ivan? Ich weiß noch nicht, wie der Löwe rausgekommen ist. Der Käfig war jedenfalls offen. Sie glauben, dass jemand Ratscha aus dem Käfig gelassen hat? Weiß ich nicht. Es sind jedenfalls Kratzer am Schloss. Es sieht so aus, als hätte da jemand nachgeholfen. Na schön, Ich muss in die Vorstellung. Wenn ihr wollt, könnt ihr zusehen. Gern und vielen Dank. Nicht zu danken. Das muss ein Verrückter gewesen sein, der den Löwen rausgelassen hat. Ja, verrückt oder voller Hass auf andere. Vielleicht, aber das muss nicht unbedingt zutreffen. Vielleicht hat er auch einen bestimmten Beweggrund, ein Motiv. So? Meinst du, Chef? Und was sollte das sein? Vielleicht wollte er die Leute vergrauen und dem Zirkus damit schaden. Oder Ratscha wieder einfangen und dabei den Helden spielen. Oder damit eine andere Tat decken und die Leute ablenken. Aber es ist doch nichts weiter passiert, oder? Und es hat auch niemand versucht, den Löwen einzufangen. Ich glaube, Peter hat einfach zu schnell reagiert. Wenn ein Plan dahinter steckte, dann hat ihn Peter durch sein Eingreifen vereitelt. Ziemlich gefährlich, Chef. Den Zirkusleuten ist bekannt, dass Ratscha gar nicht so gefährlich ist. Das hat Andy gesagt, erinnerst du dich? Er sagte, Ratscha ist nicht gefährlich. Ja. Du meinst also, es war jemand vom Zirkus? Ja, das meine ich. Und das gibt uns eine Gelegenheit... Zum Ermitteln. Ein Job für die drei Detektive. Ja, das meine ich. Da kommt mein Vater. Jungs, ich habe gehört, dass ihr Ratscha abgesichert habt. Dafür möchte ich euch danken. Mein Daddy möchte euch als Belohnung etwas schenken. Ja, oh, toll. Etwas, das für einen Zirkus typischer ist als die verrückte Katze, die du gewonnen hast. Die Katze. Die Katze. Die habe ich ja gar nicht mehr. Ja. Eine Katze? Einer von den Preisen an meinem Stand. Als ich Ratscha sah, hatte ich sie noch. Jetzt ist sie weg. Vielleicht liegt sie noch hinter der Bude. Komm, wir sehen nach. Gute Idee. Hier war es. Von einer Katze ist nichts zu sehen. Jemand muss sie aufgehoben und mitgenommen haben. Sei nicht traurig, Peter. Ich habe noch eine im Wagen. Die ist allerdings kaputt. Ich müsste sie erst noch flicken. Aber das kriege ich hin. Dann gebe ich sie dir. Das ist nett von dir. Sir, wir würden gerne in diesem Fall ermitteln. Ja. Haben Sie dagegen etwas einzuwenden? Ermitteln? Ihr? Wieso? Wir sind Detektive, Sir. Hier, unsere Karte. Die drei Detektive. Drei Fragezeichen. Wir übernehmen jeden Fall. Ja, Sir. Erster Detektiv Justus Jonas. Zweiter Detektiv Peter Shaw. Recherchen und Archiv Bob Andrews. So, so. Ein interessantes Hobby habt ihr da. Unsere Arbeit ist mehr als ein Hobby, Sir. Auch die Polizei von Rocky Beach misst unserer Arbeit Bedeutung bei. Hier, dieser Brief bestätigt es. Lesen Sie. Der Inhaber dieses Ausweises ist ehrenamtlicher Juniorassistent und Mitarbeiter der Polizeidirektion von Rocky Beach. Die Behörde befürwortet jegliche Unterstützung von dritter Seite, gezeichnet Samuel Reynolds, Polizeihauptkommissar. Na, wenn es so ist, dann bitte ich um Verzeihung. Dann dürfen wir uns also umsehen? In diesem Fall irrt ihr euch. Justus irrt sich nie. Nun mal langsam, Junge. Ich bin sicher, dass Justus ein erstaunlicher junger Mann ist. Aber irren kann sich jeder mal. Aber Daddy, was ist mit dem... Genug jetzt. Kein Wort mehr. Verstanden? Die drei Detektive haben uns einen Dienst erwiesen und dafür bekommen sie drei Freipässe für den ganzen Festplatz. So. Ist das eine angemessene Belohnung? Das ist sehr großzügig, Sir. Herzlichen Dank. Achtung, da an der Tür. Jemand belauscht uns. Das ist Kahn, unser Kraftmensch. Hey, Kahn, was stehen Sie da rum? Was für ein Riese. Ist alles in Ordnung, Mr. Carson? Aber natürlich, Kahn. So, das wär's also, Freunde. Ich habe mit Kahn etwas zu besprechen. Na dann, amüsiert euch gut. Vielen Dank, Sir. Am nächsten Morgen versammelten sich die drei Fragezeichen in ihrer Zentrale, dem Wohnwagen auf dem Schrottplatz. Es gab allerlei zu besprechen und zu bedenken, denn alle drei waren fest davon überzeugt, dass Justus sich nicht geirrt hatte. Ist dir schon eingefallen, wie wir Andys Vater dazu bringen, dass er uns ermitteln lässt? Nein, Just. Ich wüsste nicht, wie. Ach, mir geht es auch nicht anders. Ich glaube, da ist für uns nichts drin, wenn wir den direkten Weg gehen. So, wie wir es gewohnt sind. Ach. Vielleicht hat Bob eine Idee. Er kommt gerade. Ja. Hallo, Freunde. Seht mal, was ich hier habe. Hast du rausgefunden, was im Zirkus los ist? Hab ich. Oh. Moment. Im Notizbuch ist alles festgehalten. Ja? Lies vor. So. Vor 3 Wochen musste der Zirkus die Ponyreitbahn in Ventura schließen. Mhm. 3 Ponys waren an vergiftetem Futter eingegangen. Ach. Und erst vor 3 Tagen ist ein Feuer ausgebrochen, als sie nördlich von hier in San Mateo gastierten. 4 Zelte sind abgebrannt. Sowas? Wer hätte das gedacht? Abgebrannt sind das Löwenzelt, die Ringwurfbude und ein Teil vom Schießstand. Zum Glück konnten sie dann das Feuer eindämmen. Das ist schon mal ein Anfang, Kollegen. Ja. Jetzt sollten wir Andy hierher holen. Mhm. Er ist der Einzige, der uns jetzt helfen kann. Wie meinst du das? Ohne ihn kommen wir an seinem Vater nicht vorbei. Ja. Übrigens, ich habe Andy bereits hierher gebeten. Er müsste gleich hier sein. Ich gehe mal nach draußen und sehe nach. Also ich weiß wirklich nicht, wie Andy uns helfen soll. Dafür weiß Justus es umso besser, Bob. Hoffentlich, Peter. Hallo, Andy. Hallo. Willkommen in unserer Zentrale. Ja. Oh, fein habt ihr es hier. Ach, alles ist da. Telefon, Mikroskop, ein Periskop, Walkie-Talkies, Aktenschränke, ein Metallsuchgerät, Bücher. Das ist ja eine klasse Ausrüstung für Detektive. Wir wissen, dass bei euch im Zirkus etwas nicht in Ordnung ist, Andy. Wir stellen gerade Ermittlungen dazu an. Ratscha wurde von einem Berufsverbrecher freigelassen, Freunde. Kein Zweifel möglich. Die Kerben an der Außenseite des Schlosses entsprechen genau den typischen Spuren des Einbruchsinstruments gemäß Abbildung 7. Was ist los? Was sagst du da? Also ich kapiere überhaupt nichts. Wir sprechen über die Vorfälle von Ventura und San Mateo. Sie waren kein Zufall. Einigen Mitarbeitern musste dein Vater den Lohn schuldig bleiben, wegen dieser Zwischenfälle. Stimmt. Was wissen wir von diesen Mitarbeitern? Khan, der Kraftmensch, ist noch nie vorher im Zirkus aufgetreten. Er ist möglicherweise ein Betrüger. Und bei einem der Clowns sind wir uns nicht ganz sicher, ob er nicht auch etwas vortäuscht. Woher wisst ihr das? Wir sind Detektive, das haben wir ermittelt. Also, was ist mit Khan? Er tritt unter falschem Namen auf. Er ist ein sehr bekannter Artist, der zurzeit auf dem Trockenen sitzt. Er kann es sich nicht leisten, unter seinem richtigen Namen bei einem so kleinen Zirkus aufzutreten. Was ist mit dem Clown? Davon weiß ich nichts. Einer der beiden ist ein wenig seltsam. Aber beim Zirkus sind viele seltsam. Es gibt einen gefährlichen Unruhestifter bei euch. Wenn wir ihn nicht erwischen, muss der Zirkus bald dicht machen. Dein Vater will aber nicht, dass wir ermitteln. Ich weiß. Aber wenn er nicht will, dann werde ich euch eben helfen. Ich will nicht, dass der Zirkus kaputt geht. Du fürchtest es also auch? Es ist meine Großmutter. Sie hasst Daddy. Meine Mutter ist gestorben, als ich noch klein war. Sie ist verunglückt. Ich habe sie eigentlich nie richtig gekannt. Das tut uns leid. Naja, es ist schon lange her. Großmutter konnte den Zirkus nicht ausstehen. Sie gibt Daddy die Schuld am Tod meiner Mutter. Sie will sich rächen, glaube ich. Hat sie gedroht, was zu unternehmen? Sie sagte zu Daddy, sie würde nie zulassen, dass ich zum Zirkus gehe und dass mir dort auch etwas passiert. So wie meiner Mutter. Glaubst du wirklich, dass deine Großmutter so weit gehen würde, den Zirkus zu ruinieren? Ich weiß es nicht. Wenn sie für die Vorfälle verantwortlich ist, wird sie keine Ruhe geben. Denn noch ist der Zirkus nicht am Ende. Das wird aber bald der Fall sein, wenn wir nicht zur Ruhe kommen. Ich frage mich, was das alles mit der schwarzen Katze zu tun hat. Die schwarze Katze. Gibt es da wirklich eine Verbindung? Ich weiß nicht. Ich weiß nur, dass etwas ganz Verrücktes in der Zeitung steht. Wieso? Steht etwas über die Katzen drin? Ich habe die Zeitung mitgebracht. Mhm. Hört euch das einmal an. Da ist eine Anzeige. Lies schon vor, Andy. Hier ist es. Spieltiere, Katzen gesucht. Für ein Kinderheim werden große Stoffkatzen benötigt. Dringend erwünschtes Aussehen, schwarz mit Buckel, ein Auge zugekniffen, rotes Halsband. Zahle $25 je Stück, falls Katze genau der Beschreibung entspricht. Telefon Rocky Beach 72222. Na, was sagt ihr dazu? Ich werd verrückt. Das ist ja irre. $25 für eine Stoffkatze. Das sind doch genau die Katzen, die Andy als Hauptpreis eingesetzt hatte. Katzen, wie ich eine verloren habe. Verloren? Bestimmt nicht. Gestohlen. Andy, wie viele von diesen Viechern hattest du eigentlich? Hier in Rocky Beach waren es 5 just. Peter hat meine letzte bekommen. Die letzte? Und Peter hat sie verloren. Oder man hat sie ihm gestohlen. Wenn das stimmt, ist dieselbe Katze schon zum 2. Mal gestohlen worden. Ja, natürlich. Erinnert ihr euch an den Mann mit dem Schnauzbart, der sie an sich riss und sie verlor, als er über den Zaun flüchtete? Na klar, Chef. Das Motiv wird allmählich klar. Was für ein Motiv? Irgendjemand ist hinter diesen Katzen her, Bob. Vielleicht geht es ihm um alle. Vielleicht nur um eine davon. Das erklärt auch, warum der Löwe aus dem Käfig gelassen wurde. Wirklich? Wieso denn? Um uns abzulenken. Als dem Unbekannten der Raub der Katze missglückt war, suchte er nach einem anderen Weg, sie an sich zu bringen. Er hat beobachtet, dass Peter die Katze gewann. Daraufhin ließ er den Löwen frei. Peter ließ die Katze fallen und dachte nicht mehr an sie, weil er mit Ratscha zu tun hatte. Ich verstehe. Danach konnte der Mann die Katze an sich nehmen und mit ihr verschwinden. Die Katze muss einen außerordentlich hohen Wert für ihn haben. Meinst du wirklich, Justus? Davon bin ich fest überzeugt. Ja. Überlege doch mal. Der Mann lässt einen Löwen frei und geht damit das Risiko ein, dass es zu einer Panik unter den Besuchern kommt. Das stimmt. Er konnte ja nicht vorher wissen, dass alles gut ausgeht. Ja. Und dann gibt er eine Anzeige in der Zeitung auf und bietet $25 für eine Katze. Ja. Ja, und was schließt du daraus, Chef? Die Katzen selbst sind nicht so viel wert. Also geht es um etwas anderes. Die Katzen sind der Schlüssel zu dem Geheimnis, das auch wir lösen müssen. Sind wir uns darüber einig? Absolut. Völlig, Just. Für die drei Fragezeichen war selbstverständlich, dass man nun herausfinden musste, wer der Unbekannte war, der $25 für eine Stoffkatze bot. Bob ermittelte mit einem Telefongespräch die Adresse. Justus stöberte so lange auf dem Schrottplatz herum, bis er eine Stoffkatze gefunden hatte, die man dem Katzeninteressenten anbieten konnte. Bald darauf fanden sie sich vor einem einsam gelegenen Haus ein, vor dem sich Dutzende von Jungen und Mädchen mit Stoffkatzen in den Armen tummelten. Sieh dir die Katzen an, die die Kinder mithaben. Die sind alle falsch. Sie hoffen, dass es nicht so genau drauf ankommt. Gehen wir rein ins Haus? Bob und du gehen, Peter. Andy und ich bleiben draußen. Der Katzenkäufer ist wahrscheinlich vom Zirkus. Er kennt Andy also. Ihn braucht er nicht zu sehen. Mich kennt er auch. Schließlich hat er meine Katze geklaut. Das macht nichts. Du hast eine Katze geschossen. Für 25 Cent. Warum solltest du diese Katze nicht für $25 verkaufen wollen? Ja. Also gut, Just. Wir gehen jetzt. Gib mir die Katze. Hier, Bob. Komm, Peter. Viele Jungen und Mädchen ziehen schon wieder ab. Sie sind enttäuscht. Er kauft die Katze bestimmt nicht. Natürlich nicht. Aber wir sehen den Mann aus der Nähe. Vielleicht erkennen wir ihn und vielleicht finden wir heraus, was an den Katzen so kostbar ist. Komm rein ins Haus. Wir sind gleich dran. Hey, was ist mit euch? Wollt ihr nicht? Nein, nein. Geht man vor. Wir haben Zeit. Ihr glaubt wohl, dass die Preise noch steigen, wenn ihr länger wartet. Psst. Da ist der Mann. Er verhandelt gerade mit einem Jungen. Nein, Junge, es tut mir leid. Die drei da kommen nicht in Frage. Ich brauche eine ganz bestimmte Art von Stoffkatzen. Da! Der Junge dort hat die richtige Katze. Ja, so eine Katze suche ich. Hier, Junge, hier hast du $25. Danke, Sir. Hast du gesehen, wie der Mann seine Hand ausgestreckt hat? Der Arm ist tätowiert, mit einem Segelschiff. Wenn der Mann zum Zirkus gehört, dann muss Andy die Tätowierung kennen. Klar, die meisten Kinder sind weg. Wollen wir ihm unsere anbieten? Ich weiß nicht. Justus hat sie repariert. Sie sieht der richtigen Katze recht ähnlich. Hey, du da. Ja, dich meine ich. Du mit dem roten Pullover. Meine Katze ist... Ich meine... Zeig sie doch mal her, ja? Hier. Ist dem recht ähnlich, was ich suche. Sie ist repariert worden. Dennoch ist sie sehr, sehr ordentlich. Die Kinder im Heim werden ihren Spaß daran haben. Da hast du dein Geld, mein Junge. Danke, Sir. Ja, ich brauche Katzen, die genauso aussehen wie eine ganz große Stoffkatze, die das Kinderheim als Maskottchen besitzt. Ja, zu Weihnachten möchten wir nun jedem unserer Kinder eine ähnliche Katze schenken. Moment mal. Ich weiß vielleicht, wer so eine Katze hat, wie sie brauchen, Mister. Mein Freund Billy Motor hat eine auf dem Rummelplatz gewonnen. Er wohnt am Shellen Place 39. Tut mir leid, ich habe jetzt keine Zeit mehr. Wieso? Sie könnten hinfahren. Daraus wird nichts mehr. Schluss für heute. Komm, Bob, wir verschwinden. Hat sonst noch jemand eine Katze, die in Frage kommt? Hä? Schneller, Peter. Ich will raus aus diesem Bau. Hey, Justus, Andy. Na, wie war's? Ich habe die Katze für $25 verkauft. Das alte Ding? Der Kerl muss total verrückt sein. Den Mann haben wir gesehen. Er ist recht groß, mit dunkler Hautfarbe und einem großen tätowierten Segelschiff auf dem linken Arm. Habt ihr so einen Burschen bei euch im Zirkus? Wahrscheinlich lässt er die Tätowierung im Zirkus nicht sehen. Und sein Äußeres ist vielleicht auch nur Tarnung. Andy hat das Auto untersucht, mit dem er gekommen ist, aber keine Anhaltspunkte gefunden. Die Nummer haben wir notiert. Moment mal. Ich glaube, jetzt geht der letzte Junge weg. Schnell, hin zum Haus. Vielleicht können wir was beobachten. Ja. Die Jungen eilten zum Haus zurück. Sie hofften, durch eines der Fenster etwas sehen zu können. Doch die Fenster lagen zu hoch. Schließlich entdeckte Andy eine Kiste. Diese stellten sie unter einem der Fenster auf. Und jetzt konnten sie sehen, was drinnen geschah. Psst, nicht so laut. Da ist er. Was will er mit dem Messer? Er hat 3 Katzen gekauft. Den Mann habe ich noch nie gesehen. Bist du ganz sicher? Es ist kein Zweifel möglich. Ah, seht euch das an. Er schlitzt die Stoffkatzen mit dem Messer auf. Ja. Er durchsucht sie. Ja, aber er hat nichts gefunden. Er sucht also etwas, was in den Stoffkatzen versteckt ist. Weg hier, er kommt raus. Ja, in die Büsche da. Hoffentlich hat er uns nicht gesehen. Er kommt. Er blickt noch nicht einmal hierher. Er weiß nicht, dass wir hier sind. Er will wegfahren. Jetzt holt er sich die letzte schwarze Katze von Billy Motorship. Ach, da können wir nichts machen. Wir müssen ihm zuvorkommen. Ja. Mit dem Fahrrad? Chelham Place ist fast 8 Kilometer von hier entfernt, Andy. Na, aber im Zirkus, das schaffen wir nie. Dann kriegt er auch noch die letzte Katze. Wir können ihn nicht aufhalten. Nein, das wohl nicht. Hey, oder vielleicht doch, Freunde, seht euch die Drähte an. Im Haus muss ein Telefon sein. Los, ins Haus! Ist die Tür auf, Just? Ach, nein. Der Kerl hat sie abgeschlossen. Aber da hinten ist ein Fenster auf. Das weiß ich genau. Kommt! Da, seht ihr? Ja. Los, her mit der Kiste da. Wir steigen ein. Hier ist sie. Das schaffen wir leicht. Kein Problem. Ich bin drin. Jetzt ich. Meine Hand, so geht's leichter. So, Bob. Ja. Wir gehen schon mal zum Telefon. Kommt ihr nach? Okay, Chef. Hoffentlich funktioniert es. Nichts, es ist tot. Was machen wir jetzt? Ich weiß nicht. Was ist? Funktioniert es nicht? Nein, wir sind am Ende. Jetzt ist alles aus. Ja. Oder wartet mal. Ist denn keine Telefonzelle in der Nähe? Ja, klar doch, Andy. Mensch, darauf hätte ich aber auch selbst kommen können. Psst. Hört doch mal. Ja. Jemand kommt. Der Mann mit der Tätowierung. Er kommt zurück. Durchs Fenster, schnell. Das schaffen wir nicht mehr. Dann aber in den Nebenraum. Tür zu, aber leise. Er kommt. Leise. Ihr seid schon kluge Jungs, was? Na, dann wollen wir mal sehen, dass ihr nicht zu klug werdet. Es könnte euch schaden. Ihr hattet wohl gedacht, ich hätte euch am Fenster nicht gesehen, was? Tja, wenn ihr mich reinlegen wollt, müsst ihr schon früher aufstehen. Na, jetzt könnt ihr in aller Ruhe über eure Dummheit nachdenken. Er verriegelt die Tür mit einer Stange. So, das dürfte reichen. Hoffentlich begreift ihr jetzt, dass es besser ist, mir nicht zu nahe zu kommen. Ach. Sowas. Das Fenster. Mann, er hat das Fenster vergessen. Ja. Ja. Los, mach die Holzladen auf, damit wir es sehen können. Mach ich. Oh, du fliegst so. Das Fenster ist vergittert. Wir sind eingesperrt, Freunde. Und der Mann bekommt die letzte schwarze Karte. Nein. Er ist am Ziel und wir können nichts tun. Wie kommen wir bloß hier heraus? Die vier Jungen untersuchten den Raum, in dem sie eingeschlossen waren, sehr genau. Sie hofften, irgendwo eine schwache Stelle zu finden, durch die sie entkommen konnten. Nirgends findet man was. Seht mal, was ich gefunden habe. Was ist das, Andy? Der genaue Tourneefahrplan vom Zirkus. Alle Orte und Daten unseres Gastspiels in Kalifornien. Ach, dann ist der tätowierte Mann also doch vom Zirkus. Oder zumindest dem Zirkus auf den Fersen. Ja. Andy, hast du vielleicht seine Stimme erkannt? Die Tätowierung und das Gesicht waren dir nicht bekannt. Aber denk doch mal über die Stimme nach. Nein, also diese Stimme habe ich noch nie gehört, Justus. Nun ja, die Stimme kann man ja auch verstellen. Seine Stimme klang so merkwürdig heiser. Hm. Wo war der Plan? In dem Wandschrank dort. Da liegen noch mehr Sachen. Kommt, wir nehmen den ganzen Schrank auseinander. Vielleicht finden wir noch mehr. Ja, gute Idee. Los, ich kriech mal rein. Ja. Siehst du was? Hier sind Kleidungsstücke. Schmeiß mal raus. Hier. Jemand hat das alles nur so reingeworfen. Das sieht aus wie eine Kostümierung. Vielleicht eine Art Artistenkostüm vom Zirkus. Seht mal. Schwarze Segeltuchschuhe mit Gummisohlen, an denen Saugnäpfe sind. Hey, Andy, was ist? Von unseren Leuten trägt keiner ein solches Kostüm, aber... Was aber? Ich bin mir nicht sicher, aber... Für mich sieht das hier haargenauso aus wie eins der Kostüme des einzigartigen Gabbo. Was für ein einzigartiger Mensch? Gabbo. Als ich noch ganz klein war, arbeitete mein Vater kurze Zeit bei einem kleinen Zirkus in der Nähe von Chicago. Da gastierte auch der einzigartige Gabbo im Programm. Ich kann mich an ihn erinnern, weil er bei einem Diebstahl im Zirkus ertappt und rausgeschmissen wurde. Ich glaube, später hat er noch andere krumme Sachen gemacht und landete im Gefängnis. Hat er ausgesehen wie der Mann mit der Tätowierung? Weiß ich nicht, Justus. Aber das Alter könnte ungefähr stimmen. Und das hier sieht so aus wie sein Kostüm? Unverkennbar, finde ich. Besonders die Schuhe. Es sind Schuhe, wie sie ein Fliegenmensch für seine Vorführung benötigt. Naja, ihr kennt das ja, wenn einer an der glatten Wand hochgeht. Fliegenmensch, habe ich richtig gehört? Na klar, das war Gabbos Nummer. Der alte Knabe, der gestern Abend deine schwarze Katze geschnappt hat, er ist uns aus der Sackgasse entwischt. Ja. Der einzige Ausweg war, über den hohen Zaun zu klettern. Mhm. Und das hätte niemand gekonnt. Höchstens ein Fliegenmensch. Ja, und Gabbo hätte auch gewusst, wie man mit einem Löwen umgeht. Aber hört mal, Andy hat uns doch erzählt, dass er den tätowierten Mann überhaupt nicht kennt. Die Tätowierung und das Drumherum können auch wieder Maskerade sein. Hey, da kommt jemand. Hilfe! Hilfe! Wir sind hier eingeschlossen. Bist du verrückt? Wenn das nun Gabbo ist. Ach, ist der nicht. Der sieht ganz anders aus. Hilfe! Hilfe! Jetzt hat er es gehört. Er kommt. Wer ist da? Wer ruft? Hilfe! Hier sind wir! Hier! Wer hat denn hier abgeschlossen? Bitte, Sir, machen Sie auf! Das ist doch... Was zum Teufel treibt ihr hier? Ich verklage euch wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung. Es tut uns sehr leid, Sir. Ein tätowierter Mann mit ganz dunkler Haut hat uns eingeschlossen. Eingesperrt? Ein tätowierter Mann? Was faselt ihr da? Ja, heute früh habe ich das Haus vermietet. An einen sehr anständigen Herrn. Einen älteren Mann. Er ist Vertreter. Tätowiert war er nicht. Ist doch lächerlich. Ich werde euch anzeigen. Das wäre gut, Sir. Die Polizei sollte unbedingt erfahren, was hier geschehen ist. Kommt, Kollegen, wir hauen ab. Vielen Dank, Sir. Also, ihr könnt doch nicht so einfach... Ich werde die Polizei... Vielleicht verwirrt der alte Knabe. Die vier Jungen eilten so schnell es eben ging zum Shell & Place 39. Sie kamen zu spät. Der geheimnisvolle Fliegenmensch hatte bereits eingebrochen und die Katze gestohlen. Sogar die Polizei war schon da. An ihrer Spitze Kommissar Reynolds. Hallo, Herr Kommissar. Hallo. Justus, Jonas und Kollegen, na? Ich vermute, euch führt nicht der Zufall hierher. Nein, Sir. Wir sind dem Täter schon seit einiger Zeit auf der Spur. Er hat es auf schwarze Stoffkatzen abgesehen. Vermutlich ist in einer dieser Katzen etwas versteckt. Wir haben die Autonummer von dem Mann. Damit müssten wir eigentlich etwas anfangen können. Habt ihr eine Idee, was er in diesen schwarzen Katzen eigentlich sucht? Es muss etwas ganz Wertvolles sein, da er so einen Mordsaufwand macht. Just glaubt, es könnte Schmugglergut sein. Das ist ein sehr guter Gedanke. Der Mann ist groß, dunkelhäutig und hat eine auffällige Tätowierung am linken Arm. Eine Tätowierung? Ist das sicher? Absolut. Wir haben sie gesehen. Ja. Es ist ein Segelschiff. Die Beschreibung passt auf einen Mann, der letzte Woche einen Banküberfall in San Mateo verübt hat. Dabei hat er über 100.000 Dollar erbeutet. 100.000? Mann, das sind Mäuse. Das Feuer im Zirkus, das war in San Mateo. Ich bin überzeugt, dass der Katzendieb zur Zirkustruppe gehört. Nach dem Bankraub hat er das Feuer entweder fahrlässig verursacht oder absichtlich gelegt, um von sich abzulenken. Das kannst du schwerlich beweisen. Aber der Zusammenhang ist offensichtlich. Wir werden im Zirkus fragen, wer in der letzten Stunde abwesend war. Vielleicht kommen wir dadurch weiter. Herr Kommissar? Moment, das ist eine Meldung für mich. Wir haben den Wagen gefunden. Die schwarze Katze lag auf den Polstern, sie war aufgeschnitten, aber nichts war drin. Der Fahrer ist in einem anderen Fahrzeug entkommen, das in der Nähe abgestellt war. Nach allem, was wir bisher ermittelt haben, sind wir sicher, dass der Katzen- und Bankräuber der einzigartige Gabo ist. Es kommt jetzt nur noch darauf an, herauszufinden, unter welcher Maske er sich bei den Zirkusleuten versteckt. Der einzigartige Gabo? Den müssten wir eigentlich identifizieren können. Die Entscheidung musste auf dem Rummelplatz oder im Zirkus fallen. Kommissar Reynolds fuhr dorthin, um mit Andys Vater, Mr. Carson, zu sprechen. Die vier Jungen nahm er mit. Als sie ihr Ziel erreichten, sahen sie, dass eines der Karussells beschädigt war. Mr. Carson arbeitete mit einigen Männern daran, den Schaden zu beheben. Daddy! Daddy, was ist passiert? Sabotage! Jemand hat Sabotage am Karussell verübt, um uns zu ruinieren. Haben Sie jemanden beobachtet? Leider nicht, aber ich fürchte, der verdammte Kahn hat... Kahn? Na, der Kraftmensch. Ich glaube, er war in der Nähe, als es passierte. Ich weiß nur nicht, warum das alles geschieht. Es gibt zwei Gründe, Mr. Carson. Erstens könnte es darum gehen, dass der Zirkus seine Pforten schließt. Dann könnte der Bankräuber sich unauffällig zurückziehen. Bankräuber? Das erklären wir dir später, Daddy. Vielleicht aber hat der Dieb die richtige schwarze Katze noch immer nicht gefunden. Weißt du bestimmt, dass du nur 5 Katzen hattest, Andy? Ganz sicher, Justus. 5 hatte ich, als wir den Zirkus aufgebaut haben. Ich glaube, du irrst dich. Es muss noch eine 6. Katze geben. Nein, bestimmt nicht. Ich meine... Oh, verdammt. Andy, was ist? Meine Spielzeugkiste. In meinem Wagen ist eine Spielzeugkiste. Und darin liegt allerlei Zeug, was ich eigentlich reparieren müsste. Und da ist auch eine Katze. Ja, ich habe also nicht 5, sondern 6 Katzen. Sag mal, ich habe doch da eben was gehört. Und was soll das sein, Bob? Jemand ist weggelaufen. Schnell, wir müssen zu Andys Wagen. Genau. Der Dieb holt sich die letzte Katze. In ihr ist versteckt, was er gesucht hat. Justus, ist das nicht Kahn, der Kraftmensch da hinten? Wo? Ich habe nichts gesehen. Es ist zu dunkel. Kommt jetzt. Der Junge hat recht. Kommt, Leute. Das heißt, Mr. Carson, überwachen Sie Ihre Leute. Sorgen Sie dafür, dass niemand wegläuft. Sie können sich auf mich verlassen, Kommissar. Schnell. Wo ist der Wagen, Andy? Dort, wo das Licht brennt. Ein Schatten. Jemand ist im Wagen. Schneller, den erwischen wir noch. Keine Sorge, er entwischt uns nicht. Wir haben das gleich. Kahn, der Kraftmensch. Bleiben Sie stehen und nehmen Sie die Hände hoch. Sie kommen zu spät. Der Dieb hat die Katze bereits geholt. Sie lügen. Sie selbst sind der Dieb. Tut mir leid, aber ihr irrt euch. Ich bin nicht der Bösewicht. Wer sind Sie? Ich bin im geheimen Auftrag hier. Ich bin wirklich Artist und Kraftmensch. Vor einigen Jahren aber habe ich aufgegeben und bin Privatdetektiv geworden. Mein richtiger Name ist Paul Hartney. Und was suchen Sie hier? Ich bin im Auftrage deiner Großmutter hier, Andy. Ich soll dich beschützen und ermitteln, wie gefährlich es für dich beim Zirkus ist. Die alte Dame hat Angst um dich. Und was in letzter Zeit passiert ist, geht nicht auf ihr Konto? Natürlich nicht. Hier ist mein Ausweis. Du kannst mir glauben. Warum sind Sie eben weggelaufen? Ich habe gehört, was du über die letzte Katze gesagt hast. Und ich begriff, dass der Dieb versuchen würde, sie an sich zu bringen. Es ist ihm gelungen. Es ist ihm gelungen? Ja, ich bin zu spät gekommen. Sagt mal, Leute, wo ist Justus eigentlich? Verschwunden. Just! Just, wo bist du? Er muss hier doch irgendwo sein. Ich fürchte, er ist dem Dieb direkt in die Arme gelaufen. Sie meinen, er ist jetzt seine Geisel? Das ist zu befürchten. Wenn er Justus bei sich hat, müssen wir ihn gehen lassen. Kommt mit zu Mr. Carson. Wie ich sehe, hat er die meisten seiner Mitarbeiter um sich versammelt. Auch die beiden Clowns sind da. Ich finde, Clowns sind das Schönste am Zirkus. Meine Damen, meine Herren, hat jemand beobachtet, ob ein Mann vom Wohnwagen Andys gekommen ist? Ja, ich. Ich habe einen Mann gesehen. Er ist zum Wasser gelaufen und dort verschwunden. Zum Wasser? Herr Kommissar, Peter. Was ist denn? Der andere Clown, der Kleine. Ich sehe nur, dass er wie ein Kreisel tanzt. Das meine ich nicht. Er hat ein Fragezeichen in den Sand gemalt. Unser Zeichen. Es ist Justus. Er will uns sagen, dass er unter der Clownmaske steckt. Halt! Zurück! Keinen Schritt weiter! Der Clown hat eine Pistole. Er zielt auf Justus. Ruhig, Leute, ruhig! Lasst ihn gehen. Verfolgen Sie mich nicht! Wenn Sie es tun, töte ich den Jungen! Wollen Sie ihn wirklich gehen lassen, Sir? Er wird Justus umbringen. Nein, Kahn ist da. Er überwältigt den Clown. Ich habe ihn. Kommen Sie, Kommissar! Justus! Bist du okay, Justus? Puh, alles in Ordnung. Wartet, ich nehme mal die Maske ab. Ach so. Mein Clown wollte ich schon immer werden. Halten Sie den Mann fest, Mr. Kahn. Keine Sorge. Ich mach das schon. Woher wusstest du, dass der große Clown der einzigartige Gabbo ist? Wieso hast du eine Clownmaske auf? Ich lief anders um die Boden herum als ihr. Ich ahnte wohl, dass es schon zu spät war. Da sah ich den großen Clown aus Andys Wagen kommen. In diesem Moment war für mich alles klar. Ich flüchtete in einen Wohnwagen, aber ich hatte Pech. Ich hatte mir ausgerechnet den Wagen des Clowns ausgesucht. Er kam hinterher? Ja, ich legte mir rasch die Clownmaske an. Aber er roch den Braten, zeigte mir die Pistole und ging zusammen mit mir wieder nach draußen. Er wollte mit mir fliehen. Wo ist aber nun die Katze? Er hat sie sich ans Bein gebunden. Kahn, nehmen Sie ihm die Katze ab. Gern, Kommissar. Er, du Clown. Nein, das hilft dir gar nichts. Ich bin ein wenig stärker als du. Hier haben wir die Katze. Ich öffne ihren Bauch. Mal sehen, was drin ist. Ein Gepäckaufbewahrungsschein. Damit finden wir die 100.000 Dollar. Nehmt ihm die Clownsmaske ab. Gern, Sir. Aber das ist ja ein alter Mann. Das kann unmöglich der Bankräuber sein. Dieser Mann ist alt und hat eine helle Haut. Kahn ist der Dieb. Er hat mir 10.000 Dollar dafür geboten, dass ich die schwarze Katze besorge. Das ist eine verdammte Lüge. Das stimmt, Sir. Woher willst du das wissen, Justus? Der Clown ist gar kein alter Mann. Ich habe gesehen, wie er sich bewegt. Er trägt noch eine Maske. Die Maske eines alten Mannes. So wie wir ihn beobachtet haben, sieht er wirklich aus. Dunkelhäutig und tätowiert. Ziehen wir ihm die Maske runter. Lass mich, verdammter Kahn. Tatsächlich. Er hat noch eine Plastikmaske auf. Und darunter kommt ein dunkelhaariger Mann zum Vorschein. Das ist er. Das ist Gabbo. Der einzigartige Gabbo. Er hat sich verändert. Aber er ist tatsächlich Gabbo. Ich erkenne ihn wieder. Nun bist du also gar Bankräuber geworden, Gabbo. Hol dich der Teufel, Carson. Und euch alle mit. Ich hätte es geschafft, hier wegzukommen. Da kamen mir diese dummen Jungs in die Quere. Dumm sind sie wahrhaftig nicht, diese Jungen. Nehmt ihn fest und führt ihn ab. Großartige Leistung, Justus. Dass du die doppelte Maske bemerkt hast, war wirklich gut. Sein Plastikgesicht war tadellos. Aber er hatte vergessen, die Hände zu tarnen. Im Wohnwagen habe ich gesehen, dass sie glatt und dunkel waren. Es waren die Hände eines jungen Mannes. Da hast du mal wieder recht, Justus. Das ist ja das Schlimme, Herr Kommissar. Just hat immer recht. Meistens jedenfalls. Danke, Kollegen. Ich kann euch ausnahmsweise nicht widersprechen. Die drei Fragezeichen.